Wunderschönen guten Abend. Für die, die ihr gestern Abend nicht hier war, es waren doch eine Anzahl, habe ich gehört, ganz, ganz kurz. Ich bin der Reinhard Hirtler, ich bin Österreicher. Ich habe mein Leben am 23. Juli 1968 Jesus übergeben, das ist lange Zeit her, und habe in meinem Leben vieles miterlebt. Ich habe mit 16 Jahren begonnen, das Evangelium zu predigen, und dann haben wir begonnen, Gemeinde zu gründen, ging nach England auf die Bibelschule. Dort habe ich meine Frau Debbie kennengelernt, die ist Amerikanerin, die hat Gott von Amerika nach England geschickt, hat sich dort bekehrt, kam auf dieselbe Bibelschule. Wir heirateten dann, gründeten dann in Österreich viele Jahre, 18 Jahre lang gründeten verschiedene Gemeinden. Dann hat uns der Herr nach Amerika geschickt, zu Morningstar, wo wir dann fast 10 Jahre lang bei Rick Joyner waren. Und dann aus dem heiteren Himmel heraus, völlig unerwartet für mich, hat der Herr eines Tages zu mir gesagt, geh nach Brasilien. Denn dort war eine Gemeindebewegung, mit der ich etwas Kontakt habe, nicht sehr intensiv, aber doch etwas. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten 20 Jahren 10.000 Gemeinden zu gründen. Hört sich absurd an, aber die haben 1998 begonnen, mit ca. 30 Leuten in einer Garage eine Gemeinde zu gründen. Und seit 1998 bis jetzt haben sie über 1400 Gemeinden gegründet, mit ca. 300.000 Mitgliedern. Und der Herr hat zu mir gesagt, geh rüber und hilf ihnen bei dieser Arbeit. Daraufhin bin ich nach Hause, habe zu meiner Frau gesagt, Koffer packen, wir wandern aus. Wir haben alles hinter uns gelassen. Wir haben zwei Söhne, die sind erwachsen, die haben sich entschieden, nicht nach Brasilien mitzugehen, sondern in Amerika zu bleiben. Wir haben im Grunde genommen in unserem Leben nie irdische Dinge angesammelt. Dafür bin ich dem Herrn sehr dankbar. Ich habe immer gesagt, ich will leben wie Abraham. Einfach in Zelten. Wenn der Herr heute sagt, reiß den Zelt ab und geh woanders hin, dann hält mich nichts irgendwo zurück. Und so haben wir unser ganzes Leben gelebt. Darum war es für mich ganz einfach, in ein anderes Land auszuwandern, die Kultur und die Sprache, das war wieder eine andere Sache. Aber alles loszulassen war für mich das Einfachste, was es gibt. Es gibt nichts auf dieser Erde, das mich bindet oder das mich festhält. Wir haben einfach alles hinterlassen und sind mit unseren Koffern mit Kleidungsstücken nach Brasilien ausgewandert. Wir haben nicht gewusst, was mit uns geschehen wird. Wir haben keine Ahnung gehabt, wer uns unterstützen wird. Wir hatten keine Zusage von finanzieller Unterstützung oder Versorgung. Vor kurzem hat mich jemand gefragt, Reinhard, wie soll ich das machen wegen meiner Zukunft, wegen meiner Rente? Ich habe gesagt, ich bin der Falsche, den du fragst, denn ich bin jetzt 56 und ich habe keine Rente. Ich habe in Österreich nicht lange genug gearbeitet, damit ich Rente bekomme. Dann hat mich der Herr nach Amerika geschickt, da habe ich nicht lange genug gearbeitet, dass ich Rente bekomme. Jetzt lebe ich in Brasilien, da bekomme ich auch keine. Also mit 65 kann ich nicht sagen, ich gehe in Pension, weil ich nirgendwo eine Rente herbekommen könnte. Ja, aber Reinhard, wie machst du das? Ich mache das so, wie ich mein ganzes Leben gelebt habe. Gott ist mein Versorger. Punkt. Und wir sind nach Brasilien hinübergegangen und wir haben wirklich Tolles erlebt. Der Herr hat mir die Sprache geschenkt, das ist wirklich nur Gnade. Ich sprich fließend Portugiesisch, einfach, er hat es mir einfach geschenkt, weil er gut ist und mich liebt. Wir arbeiten hart und fleißig und viel. Wir schulen Gemeindegründer auf der ganzen Welt, denn unser Netzwerk gründet nicht nur Gemeinden in Brasilien, sondern weltweit. Also wir sind immer unterwegs, ich sitze im Jahr in circa 350 Flugzeugen, bin ständig irgendwo in der Welt, von Afrika über Südamerika, über Amerika und Europa, einfach immer Gemeindegründer zu schulen und Gemeinden aufzubauen und im Prophetischen zuzurüsten. Und dann waren wir im Nordosten Brasiliens, um dort auch eine Gemeinde zu stärken und zu helfen. Und dann sah ich furchtbarste Sachen. Ich bin dann noch einmal zurück, weil ich mir das noch genauer anschauen wollte. Ich kam nach Hause und ich habe 4 Monate jeden Tag geheult. Ich habe oft stundenlang geheult. Ich bin dann 8 Monate geworden und habe nur geheult, nur geheult, nur geheult. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich werde es nicht zulassen, dass wir eine Wohnung haben und Kleidung haben und Nahrung haben und die Kinder auf der Straße in Brasilien verrecken. Ich bin dann noch einmal zurück, habe mir das genauestens angeschaut. Ich habe 4 Tage zu den Leuten, zu den Pastoren ehebar gesagt, führ mich zu den Ärmsten der Ärmsten, zu den Schlimmsten der Schlimmsten. Ich habe 7-jährige Mädchen gesehen, die sich prostituieren. Da war eine Mutter, die hatte 5-jähriges Mädchen einem wildfremden Mann angeboten, weil sie nichts zu essen hatten. Für 50 Cent, das muss man sich mal vorstellen. Unvorstellbare Dinge. Ich war auf der Müllhalde, wo Kinder leben. Ich war in Lehmhütten, 10 Quadratmeter, ohne Strom oder Wasser. Ein ganzes Lehmhüttendorf, 10 Quadratmeter ohne Wohnung, ohne Strom und ohne Wasser. Wo Leute auf 10 Quadratmeter leben, oben Hängematten aufgehängt, da liegen 6 Kinder drin in 2 Hängematten, der Rest schlaft am Boden. Da waren 8 Kinder drin, das älteste war ein 13-jähriges Mädchen, das bereits schwanger war vom eigenen Vater. Das ist dort normal. Warum, man sagt bei uns, warum tut die Regierung nichts? Da gibt es nichts zu tun. Was soll die? Erstens ist das Teil der Kultur. Im Nordosten ist es Teil der Kultur, dass das Vater, das Mädchen, die eigene Tochter, nachdem sie die erste Regel hat, das Vater sie entjungfernt. Das ist Teil der Kultur. Das ist für uns schockierend und unvorstellbar. Die haben keine Bildung, die können oft nicht lesen und schreiben. Eltern haben dann Kinder, Mutter hat oft, da gibt es Mütter, die haben keinen Mann. Die haben aber 7, 8, 9, 10 Kinder. Man würde sich sagen, ja warum, wie kann die das tun? Denkt sie nicht, die können nicht denken, die können nicht leben, nicht schreiben, die sind nicht gebildet wie du und ich. Da kommt ein Mann rein in ihre Lehmhütte, der bringt ihr wieder was zum Essen mit für ein paar Tage. Sie ist zufrieden, dass sie wieder was zum Essen hat. Schlaft mit dem Mann, ist wieder schwanger, irgendwann können die Kinder nicht mehr ernährt werden, die landen auf der Straße, die werden einfach auf die Straße gesetzt. Ich habe zu meiner Frau gesagt, das werde ich verändern. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, 100 Waisenhäuser in Brasilien zu gründen. Und der Herr hat uns bereits 3 Häuser geschenkt in nur 2 Jahren. Wir betreuen bereits über 120 Kinder. Jetzt im August beginnt dann wieder ein neues Projekt, wo 50 Kinder dazukommen. Bald werden wir das dritte Haus, das wir schon gekauft haben und bezahlt haben, auch umbauen und renovieren, damit auch hier wieder ca. 80 Kinder aufgenommen werden können. Der Herr hat alles so wunderbar zusammengeführt. Wir haben 12 Angestellte, die der Herr jedes Monat versorgt. Und wir sehen Monat für Monat, wie der Herr uns versorgt. Ich habe es heute gerade erzählt, wir haben vor circa 6 Wochen wir haben 6 Geschwister aufgenommen in unserem Waisenhaus. Das älteste Mädchen war 13 Jahre alt. 5 Mädchen und ein Junge. Das älteste Kind ist ein Mädchen, 13 Jahre alt. Wenn du die Gesichter gesehen hast, es zerbricht dir das Herz. Alle 5 Mädchen, 13 ist das älteste, alle 5 Mädchen wurden jahrelang vom Onkel sexuell missbraucht. Vater gab es keinen, Mutter und einen Onkel. Und der Onkel hat sie jahrelang sexuell missbraucht. Und irgendwann wurden sie alle einfach ausgesetzt, landeten auf der Straße und kamen zu uns ins Waisenhaus. Wenn du die Gesichter gesehen hast, die Zerbrochenheit der Kinder, die Kaputtheit, den Zorn, die Wut in ihrem Gesicht, ich hab nur die Fotos gesehen. Die Pastorin, die unser Waisenhaus dort betreut, die hat mir die Fotos geschickt. Sie hat gesagt, Reinhard, anonym, bitte nicht verbreiten. Ich habe die Bilder gesehen, ich habe so zu heulen begonnen. Ich habe gesagt, wie kann so etwas überhaupt existieren? Und wisst ihr, das sind nicht Ausnahmefälle. Wie viel gibt es in Brasilien, Debbie, Straßenkinder? Wie viele Millionen? Millionen! 18 Millionen, sagt meine Frau, Millionen! 200 Millionen Einwohner, circa 10% der Einwohner sind Kinder, die keine Zukunft und Hoffnung haben. Leute haben zu uns gesagt, Reinhard, warum bist du so verrückt und warum lässt du dich auf sowas ein? Was macht das denn schon für einen Unterschied? Und Debbie hat gesagt, für die Kinder macht es einen Unterschied. Ganz sicher. Leute haben zu mir gesagt, Reinhard, hat Gott dir diese Berufung aufs Herz gelegt? Hat Gott zu dir gesagt, du sollst das tun? Ich habe gesagt, nein, Gott braucht nichts zu sagen. Das, was er in die Bibel hineingeschrieben hat, braucht er nicht mehr sagen. Wir brauchen keine Offenbarung über was er bereits in sein Wort geschrieben hat. Wahre Religion ist, sich um die Witwen und die Waisen zu kümmern. Das hat er hineingeschrieben in die Bibel. Da brauche ich keine Offenbarung mehr von ihm. Da brauche ich keinen Auftrag mehr von ihm. Das hat er in sein Wort geschrieben. Wir haben uns entschieden, allen Erlös von unseren Büchern den armen Kindern zu geben. Wir haben uns entschieden, ein normales, einfaches, begnügsames Leben zu leben und alles darüber hinaus, was in unsere Hände kommt, das geben wir weiter. Ich will Kanal sein und nicht Reservoir sein. Und so hat der Herr uns einfach wunderbar geholfen und ich möchte euch Danke sagen, weil ihr habt Teil daran, ihr habt einfach das aufgenommen im Herzen, ihr betet dafür. Michael ist ein Mann, der einfach mein Herz so oft gesegnet hat. Wenn ich ihm eine E-Mail schicke, sofort kriege ich eine Antwort und das ist alles perfekt und wunderbar und so toll. Und ich möchte euch wirklich vom ganzen Herzen Danke sagen. Danke, Gerd. Danke, dass ihr diese Last mit uns tragt. Danke, ich möchte der Leiterschaft und euch als Gemeinde wirklich Danke sagen. Danke, ihr hättet einfach sagen können, wer bist du Österreicher, der in Brasilien lebst? Wir werden mit dem nichts zu tun haben. Aber ihr habt euer Herz geöffnet. Wir spüren, dass ihr das mit dem Herzen mitträgt, dass ihr mit uns mitbetet. Und das bedeutet uns so, so viel. Und der Herr hat so Großes getan. In nur 2 Jahren waren viele Hürden, viele Widerstände, viele Kämpfe. Als wir das erste Heim eröffnen wollten, da gab es am ersten Tag, wo die Mitarbeiter hinausgegangen sind, um die Kinder von den Ärmsten der ärmsten Viertel zu holen, damit sie in unsere Kindertagesstätte kommen, da wurden alle Mitarbeiter ausgeraubt. Die sind zurückgekommen zum Gemeindegebäude, singend und den Herrn lobend und haben gesagt, morgen gehen wir wieder zurück. Wir nehmen nichts mit, damit sie uns nichts rauben können, aber morgen gehen wir wieder zurück und werden die Liebe Gottes hineintragen und wir werden diese Kinder segnen. Und wisst ihr, das sind die Mitarbeiter, die der Herr uns geschenkt hat. Wir sind so dankbar. Das ist eigentlich nur das, was wir nebenher machen. Wir haben einen Verein drüben gegründet in Brasilien. Unsere Hauptaufgabe ist nach wie vor, Gemeinden zu gründen und Gemeindegründer auszubilden. Und das andere machen wir nebenher. Der Herr hat uns gesegnet, dass wir nicht viel Schlaf brauchen und auch keinen Urlaub brauchen. Bisschen schon, sagt meine Frau. Aber der Herr hat uns gesegnet mit einfach göttlicher Energie und göttlicher Kraft und göttlicher Freude und göttlicher Ausdauer, dass wir einfach uns dem hingeben können, ohne dass wir uns gestresst fühlen und ausgelaugt sind. Der Herr hat uns so viel Gnade geschenkt, ihm einfach zu dienen. Und das macht uns so viel Freude zu sehen. Und als ich nach nur 4 Wochen, 4 Wochen, nachdem diese 6 Geschwister in unserem Waisenhaus aufgenommen wurden, mit verhärteten, verbitterten, zornigen, gebrochenen Gesichtern, 4 Wochen drauf waren auf diesen Gesichtern Lächeln zu sehen, Lachen zu sehen, Freude zu sehen. Die haben die Liebe von unseren Mitarbeitern so aufnehmen können, dass die Liebe Gottes durch die Menschen diese 6 Kinder verändert haben in nur 4 Wochen. Das musst du dir vorstellen. Das kann kein Mensch. Das kann keine soziale Einrichtung und Institution machen. Das kann nur die Liebe unseres Herrn machen. Und die macht das auch. Und wir sind so dankbar. Der Michael hat unseren letzten Rundbrief ausgedruckt. Der ist hier, liegt am Tisch. Wenn ihr den mitnehmen wollt, nehmt ihn euch mit. Daneben liegt auch so ein Blatt von Brazilian Kids Care, das ist unser Verein. Da steht E-Mail-Adresse und Name, wenn du willst, den eintragen, bitte in Blockschrift, weil Leute kritzeln oft da die E-Mail-Adresse rein, die dann nicht einmal jemand, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, entziffern kann. Da brauchst du schon mehr als die Gabe der Hieroglyphenauslegung. Drum bitte in Blockschrift. Wozu? Wir schreiben in etwa einmal alle 4 bis 6 Wochen einen Rundbrief. Wenn ihr diesen Rundbrief erhalten wollt, dann tragt euch hier einfach ein. Und ich sage euch und ich verspreche euch das, wir werden euch nie, nie um einen Cent bitten. Nie. Meine Frau und ich haben uns entschieden vor 30 Jahren, wir werden in unserem Leben nie einen Spendenaufruf machen. Haben wir nie gemacht, werden wir nie machen. Wir werden euch auch nie wissen lassen, dass wir Geld brauchen. Das weiß nur Gott. Wir haben gelernt, im absoluten Vertrauen auf die Versorgung Gottes zu leben. Das haben wir gelernt. Durch harte und schwierige Prüfungszeiten hindurch haben wir gelernt und erlebt, Gott ist unser Versorger. Das, was Georg Müller gemacht hat, das machen wir auch. Wir vertrauen alleine auf den Vater im Himmel, der uns versorgt. Das Einzige, was in unseren E-Mails steht, ist Information, was eben gerade geschieht und was der Herr gerade tut. Also wenn ihr diese Information haben wollt, tragt euch hier ein. Und ihr werdet nie irgendwelche Geldbittelbriefe ins Haus kommen, das verspreche ich euch. Das Letzte, was ich noch kurz sagen möchte, ist hier, ich habe 3 Bücher von den 12 Büchern, die ich geschrieben habe, auf Deutsch. Ich hoffe, mehrere kommen. Das erste Buch ist das Kraft zu vergeben. Da liegen einige dort drüben auf. Das zweite Buch ist der richtige Umgang mit Prophetie, Gottes Reden hören und weitergeben. Wie man lernen kann, jeder für uns die Stimme Gottes zu hören und auch im praktischen, im prophetischen wirken kann. Das dritte Buch über Gottes übernatürliche Versorgung. Entdecke den Weg zu einem Leben aus seiner Fülle. Dieses Buch ist gespickt voll von wahren Geschichten der übernatürlichen Versorgung und auch von klarer biblischer Lehre, wie Gott wirklich versorgen will. Die Bibel spricht mehr als 2000 Mal übers Geld. Die Bibel spricht mehr übers Geld als über Gnade, als über Himmel und Hölle und über Glaube. Habt ihr das gewusst? Viel mehr. 2000 Bibelstellen gibt es über die materielle Versorgung und das Geld. Und ich habe das seit 30 Jahren studiert. Diese Bücher sind dort, wenn ihr wollt, ihr könnt sie gerne bedienen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das Buch das Kraft zur Vergebung kostet, aber das wird die Romy schon wissen. Der richtige Umgang mit Prophetie kostet 13 Euro, übernatürliche Versorgung Gottes 15. Diese 2 zusammen kosten zusammen 25 für euch und das andere müsst ihr euch mit Romy ausmachen, das Buch über die Kraft der Vergebung. Ich weiß das auch nicht. Morgen Abend, meine Frau sagt, rede langsamer, weil ich muss hier übersetzen und ich tue mir so schwer. Ich werde mich bemühen, meine liebe Frau. Versprechen kann ich zwar nicht, aber bemühen werde ich mich. Wir sind so dankbar, hier sein zu dürfen. Wisst ihr, ich habe heute wieder so nachgedacht über, wie der Herr uns überhaupt hier nach Liechtenstein geführt hat. Ich habe einen Terminkalender, der von Anfang des Jahres bereits, ich mache meinen Terminkalender für das nächste Jahr immer erst Mitte Dezember auf. Also das heißt, für 2018 kommt immer erst Mitte Dezember. Überhaupt mache ich Termine wahr für das nächste Jahr. Mitte Dezember 2017 fange ich überhaupt an, Termine für 2018 zu planen. Normalerweise ist Ende Dezember, 2 Wochen darauf, Anfang Jänner ist mein Terminkalender für das komplette Jahr voll. Wenn ich voll meine, dann bedeutet das, da sind vielleicht noch 4 oder 5 freie Tage im ganzen Jahr drinnen. Und ich nehme grundsätzlich keine neuen Einladungen zum Predigen an. Das ist so eine Grundsatzentscheidung von mir, weil mit unserer Arbeit in Brasilien haben wir genügend Arbeit. Mit Gemeindengründen und Gemeindegründerschulen und Gemeinden zu stärken und den Kindern haben wir mehr als genug Arbeit. Da gibt es Gemeinden, die seit Jahren darauf warten, dass ich zu ihnen predigen komme und ich sage, ich brauche mir gar keine E-Mail mehr zu schicken, ich komme nicht. Und als ich gebeten wurde, hier in Liechtenstein doch mal zu predigen, war meine erste Reaktion die gleiche, die ich immer habe, wenn ich gebeten werde, wohin zu predigen zu kommen. Dass ich sage, nein, ich nehme keine neuen Predigtermine wahr. Egal, was ihr macht und was ihr mir anbietet und wie ihr das sehr wollt. Ich habe mich einfach entschieden, meine Prioritäten sind gesetzt. Gott hat mich nach Brasilien berufen, um dieser Gemeinde zu helfen, diesem Netzwerk zu helfen. Und dann sagte diese Dame, die mich hierher vermittelt hat, die Karin Detter, die ihr ja bestimmt gut kennt, die sagte dann, Reinhard, bete mal darüber. Und als ich das gelesen habe, bete mal darüber, da war es, als ob das die Worte des Herrn waren. Und wisst ihr, wenn einmal der Herr sagt, bete mal darüber, dann wisst ihr eh schon, was er sagt. Dann hat es keinen Sinn zu sagen, nein, ich will jetzt nicht darüber beten, wenn, dann wissen wir eh schon, was los ist. Also ich habe darüber gebetet und der Herr hat so klar zu mir gesprochen, aber so klipp und klar, du musst dahin. Und ich werde nie vergessen, es war am Abend meines Geburtstages, sind wir später am Abend angekommen und der nächste Morgen war der Geburtstag meiner lieben Frau, hatten wir keinen Grund zu feiern, weil wir hier gedient haben den ganzen Tag, aber wir feiern unsere Geburtstage grundsätzlich nie, weil wir gerade irgendwo am Dienen sind. Meine Frau wird 60 dieses Jahr und ich habe gesagt, Liebling, wenn du willst, feiere ich deinen 60er heuer für dich. Sie hat gesagt, nein, ich will eine Woche im Waisenhaus verbringen, mit den Kindern arbeiten. Niemand braucht wissen, dass es mein Geburtstag ist. Wir geben diese Woche den Kindern. Toll, ha? Und ich kann mich erinnern, wir vom ersten Kontakt mit Romy, das war nur der E-Mail-Kontakt, Das erste E-Mail habe ich bekommen und in meinem Herzen hat sich etwas bewegt, das ich ganz selten in meinem Leben erlebt habe. Da war etwas Göttliches, da war eine Liebe. Wir haben uns nie gesehen, aber da war sowas bei mir zumindest. Etwas ist in meinem Herzen geschehen. Und wir sind hier angekommen. Das war vom ersten Augenblick an. Sie hat uns herzlichst empfangen. Wir sind damals zu 1, 2, 3, 4, 5, 6 gekommen. Meine Frau war dabei, ich dann... Zwei Brasilianer, ein Amerikaner und eine Österreicherin. Alles Freunde, die wir seit langer Zeit teilweise kennen. Wir wurden herzlichst aufgenommen und dann plötzlich klingelte es bei der Tür. Wir haben da oben im Haus gewohnt. Plötzlich klingelte es bei der Tür und der Gerd stand vor der Tür, den ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte. Von dem ich auch nichts wusste. Ich wusste nur, hier ist eine Gemeinde, da soll ich predigen. Und der Gerd stand vor der Tür und wir lagen uns in den Armen. Und es war so, als ob alles in mir nur zerschmilzt. Und ich kann nicht beschreiben, was an diesem Augenblick, wo dieser Mann mich in die Arme genommen hat, was in mir geschehen ist. Ich wusste einfach, hier ist eine göttliche Beziehung, die bleibt, bis wir uns im Himmel wiedersehen. Es war so mit Worten nicht beschreiblich. Und ich bin dem Herrn so dankbar, dass ich ihm gehorcht habe und doch hierher gekommen bin. Denn in uns ist etwas ganz Tiefes geschehen. Und dann saßen wir am Sonntagabend noch draußen mit Gunther. Wir haben uns dann noch so toll unterhalten und seiner lieben Frau und vielen von euch. Und da war etwas in uns allen. Wir sind alle weggefahren. Und wir haben gesagt, da ist jetzt was passiert in uns, das bleibend ist. Und Freunde, ich bin heute hier nicht, weil ich einen Platz zum Predigen brauche. Ich habe mehr Plätze zum Predigen, wie ich die nächsten 5 Jahre Zeit habe. Ich bin heute hier, weil Gott uns zusammengefügt hat. Weil Gott etwas getan hat in unseren Herzen, was viel größer ist, als wir es, glaube ich, jetzt noch verstehen. Da ist wirklich etwas für die Ewigkeit dran, was Gott hier in unseren Herzen und in unseren Verknüpfungen getan hat. Und dafür bin ich dem Herrn sehr dankbar. Schlagen wir unsere Bibel bitte auf zu Lukas Kapitel 5. Morgen werden wir auch noch hier sein. Mein lieber Freund Antonio ist leider oben im Büro. Der Mann ist auch sehr stark im Prophetischen unterwegs. Er hat mich gebeten, ihn heute zu entschuldigen. Er hat erst vor nicht so langer Zeit die Gemeinde in England übernommen, unsere brasilianische Gemeinde in England. Und da gibt es so viele Schwierigkeiten, die dieser Mann zurzeit durchmacht. Kämpfe und Widerstände. Und er muss heute Abend eine ganz schwierige Gemeindesituation lösen, wo er heute Abend eben über Skype-Konferenz-Call mit den Leitern alle da reden muss und versuchen muss, Probleme zu lösen, die wirklich sehr, sehr gravierend sind. Und ich schätze sehr, dass er hier ist mit uns und nicht zu Hause geblieben ist, wo er dringend gebraucht wird. Und darum möchte ich euch bitten, dass ihr ihn auch entschuldigt. Aber morgen werden wir wieder hier sein. Und ich habe euch versprochen, morgen werde ich, wenn ich überhaupt etwas vom Wort mitteile, ganz kurz, vielleicht 10, 15 Minuten. Weil morgen werden wir den Abend wirklich so gut wie geht, den ganzen Abend einfach hingeben, den Heiligen Geist wirken zu lassen, prophetisch zu dienen und wirklich einfach die Gaben des Geistes fließen zu lassen. Also das wird morgen Abend sein. Lukas Kapitel 5 und wir lesen von Vers 1 bis Vers 11. Gibt es die Möglichkeit, das darauf zu projizieren? Ist das möglich? Toll! Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Und als Simon Petrus sah, fiel Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihn. Hier sehen wir einen außergewöhnlichen Sieg. Sehen wir eine Geschichte von einem Sieg, so wie wir uns ihn alle wünschen. Die ganze Nacht hart gearbeitet, nichts gefangen, die ganze Nacht sich abgemüht, sich abgeplagt, am Morgen müde und frustriert und ohne Erfolg und plötzlich ohne Anstrengung ein Riesenerfolg. Wisst ihr, das ist der Plan Gottes für jeden Einzelnen von uns. Gott hat niemals geplant, dass wir ein Leben in der Niederlage leben. Das ist nicht im Plan Gottes für irgendeines seiner Kinder. Vor kurzem habe ich einen Pastor herausgefordert und dem Pastor Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, finde mir eine einzige Bibelstelle irgendwo im Neuen Testament, wo ganz klar gelehrt wird, wie wir mit Niederlage umgehen sollen. Sei getrost, mein Kind, wenn du Niederlage erleidest, es wird am Ende alles gut werden. Es gibt keine so eine Aussage. Es gibt viele Aussagen im Neuen Testament, wie ich vermag alles durch den, der mich kräftig macht, Christus. Aussagen wie, aber wir wissen, dass wir in all dem mehr als Überwinder sind durch den, der uns geliebt hat, Jesus Christus. Aussagen wie, alle Dinge dienen zum Guten, die Gott lieben. Aussagen wie zum Beispiel, kommen her zu mir alle, die mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Die Bibel ist voll Aussagen wie zum Beispiel 2. Korinther 2, Vers 14, wo ganz klar steht, er führt uns ständig im Triumphzug. Wisst ihr, die Bibel ist voll davon von Aussagen, dass Gott ein Leben des Sieges geplant hat für seine Kinder. Aber die Bibel lehrt uns nie, wie wir mit Niederlagen umgehen sollen. Natürlich heißt das nicht, dass wir nie Schwierigkeiten haben sollen, das sage ich nicht. Natürlich sagt die Bibel, dass wir durch Trübsale gehen. Natürlich können auch Schwierigkeiten und Leiden und Probleme zum Leben eines Christen. Aber was die Bibel ganz klar lehrt, dass in allen diesen Umständen sollen wir den Sieg Jesu Christi in unserem Leben manifestieren. Das ist die klare Lehre des Neuen Testamentes, dass der Sieg Jesu Christi, den er am Kreuz errungen hat, uns gehört. Den wir annehmen müssen, praktisch im Glauben annehmen müssen. Ich hatte letzten Jahr im Oktober, da hatte ich 3 Nächte hintereinander, die ganz eigenartig waren. Das waren 3 Nächte, wo Gott mich 3 Nächte hintereinander nicht schlafen ließ. Ich war sogar auf Urlaub und konnte nicht schlafen. Wir waren auf Urlaub, weil wir feierten unseren 30-jährigen Hochzeitstag. Und meine Frau und ich, wir fuhren eine Woche weg und ich habe zu ihr gesagt, Liebling, 7 Tage bleibt das Handy ausgeschaltet. Und auch der Laptop und auch alle Connection zu irgendwelchen anderen Menschen, nur zu dir bleibt er eingeschaltet. Aber die Connection zum Himmel riss auch im 30-jährigen Hochzeitstag feiern nicht ab. Und 3 Nächte hintereinander weckte Gott mich auf und da begann Gott zu mir sprechen so stark. Ich hatte prophetische Erlebnisse, wie ich es nicht sehr viel in meinem Leben gehabt hätte. Einmal nahm der Geist Gottes mich sogar und führte mich in ein anderes Land, wo ich dann außergewöhnliche Dinge erlebte. Aber einer dieser Nächte, da begann der Herr zu mir sprechen und da sagte Gott zu mir so klar, sagte zu mir, Reinhard, eines der größten Betrübnisse in meinem Leben ist der mangelnde Glaube in das Leben meiner Kinder. Der Glaube, der nimmt, wofür mein Sohn am Kreuz bezahlt hat. Nicht der Glaube, der glaubt, der Glaube, der nimmt. Und ich habe zum Herrn gesagt, Herr, was bedeutet das, der Glaube, der nimmt? Wie macht man das? Wir haben ja wahrscheinlich alle von uns oder viele von uns, kommt darauf an, wie lange du bekehrt bist, aber viele von uns haben Enttäuschungen erlebt in unserem Glaubensleben. Und ich möchte das sagen, ich bin Gott dankbar für das, was die Glaubensbewegung nach Europa gebracht hat. Ich bin Gott dankbar dafür. Aber wir haben auch das leider das extrem überzogene miterlebt. Name it, claim it. Und dann haben wir Enttäuschungen erlebt. Dann sind die Dinge, wofür wir gedacht haben, dass wir glauben, nicht eingetroffen. Unser Herz wurde verletzt. Wir haben das alle miterlebt. Aber nichtsdestotrotz spricht die Bibel ganz klar darüber, dass wir ein Leben aus Glauben leben sollen. Und als der Herr zu mir gesagt hat, weißt du, Reinhard, es betrübt mich, eines meiner größten Betrübnisse, der Mangel an nehmendem Glauben, der im Leben meiner Kinder fehlt. Da habe ich zum Herrn, ich habe ihm zwei Fragen gestellt. Herr, was bedeutet nehmender Glaube? Und die zweite Frage, die ich ihm gestellt habe, war folgende. Herr, warum betrübt dich das so sehr? Die Antwort, die er mir gegeben hat, wird euch jetzt wahrscheinlich schockieren. Ihr könnt sie nehmen oder stehen lassen. Das überlasse ich euch ganz frei. Aber es war ganz klar mein Erlebnis mit Gott. Und er sagte zu mir, warum es mich so sehr betrübt, ist folgendes. Mein Sohn hat am Kreuz so einen hohen Preis bezahlt. Es kostete ihm so viel Leiden und Qualen und Schmerzen, damit meine Kinder in seinem Sieg leben können. Und wenn sie nicht im nehmenden Glauben dessen, was er für sie am Kreuz bereits vollbracht hat, leben, dann ist es so, als ob sie hingehen würden aufs Kreuz, auf dem er hängt, ihm ins Gesicht eine Ohrfeige geben würden, ihn ins Gesicht spucken würden und sagen, es ist mir egal, wie sehr du gelitten hast, ich nehme das nicht, wofür du bezahlt hast. Freunde, das hat mein Herz zutiefst erschüttert. Ich habe gesagt, Gott, ich will in diesem nehmenden Glauben leben. Wofür du am Kreuz bezahlt hast, das nehme ich an und das lasse ich mir von niemandem der Welt nehmen. Da weigere ich mich zu zweifeln, da mache ich meine Ohren gegen Unglauben zu, da wende ich mich ab von Leuten, die versuchen wollen, mein Leben zu ermutigen und sagen, Reinhard, du bist verrückt, das geht nicht, das wird nicht gut gehen, das wird schief gehen. Ich habe mich entschlossen, ich werde mein Leben in diesem nehmenden Glauben nehmen. Er ist meine Kraft. Ich war in Brasilien und ich habe nur blablabla verstanden. Jeden Tag im Gottesdienst. Leute haben zu mir gesagt, oh Pastor Rainer, das tut mir so leid, dass du jetzt hier als Missionar bist. Portugiesisch ist eine der drei schwierigsten Sprachen der Welt. Und ich wurde frustriert. Ich verstand nichts. Dann habe ich begonnen zu glauben, dass Portugiesisch schwierig ist. Dann habe ich begonnen zu glauben, dass man mit Mitte 50 sich schwer tut, eine Sprache zu lernen. Und nach einigen Wochen, ich saß auf meinem Stuhl und ich habe so mit dem Herrn Zeit verbracht, meditiert und gebetet, das Wort Gottes gelesen. Und plötzlich, sagt man das in Deutsch auch so, bei uns in Österreich sagt man es, plötzlich sprang ich auf wie von einer Tarantel gestochen. Ist das Deutsch? Okay, gut. Ich sprang aus meinem Stuhl. Ich lief zum Spiegel hin. Wir haben ihn ganz einen großen Spiegel, ganz Körperspiegel. Ich lief zum Spiegel hin. Ich schaute mich im Spiegel an und ich sagte zu mir selbst, ich sagte, nie wieder in deinem Leben wird so ein Unsinn aus deinem Mund kommen. Es gibt keine schwierige Sprache, weil Christus in mir lebt, weil der Heilige Geist in mir lebt und der Geist Gottes spricht jede Sprache der Welt. Ich spreche Portugiesisch. Und wisst ihr, was geschehen ist? Ich bin nicht cleverer als andere Leute, die andere Sprachen sprechen. Ich bin überhaupt nicht übernatürlich, überschnittlich clever. Ich bin eine ganz einfache Person. Ich glaube, mein Bonus ist, dass ich so einfach bin. Darum tue ich mir beim Glauben leichter. Die Gescheiten tun sich schwerer. Ich bin Gott dankbar, dass ich nicht so gescheit bin. Aber wisst ihr, was geschehen ist? Von dem Augenblick, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, ich werde im nehmenden Glauben leben, ist in meinem Gehirn ein Schalter als ob eine übernatürliche Hand da hineingreift und bäm, einen Schalter umlegt und ich sprach Portugiesisch in kürzester Zeit. In kürzester Zeit. Und Leute haben gesagt, Reinhard, du bist so intelligent, du hast die Sprache gelernt. Ich sage, nein, ich habe nur Gnade und Glaube verstanden, sonst nichts. Sonst gar nichts. Wisst ihr, wie schwierig es ist, für uns im Sieg zu leben? Und ich sage euch warum. eines der größten Schwierigkeiten für uns im Sieg zu leben ist es, weil wir erzogen worden sind, wir müssen alles schaffen und alles leisten. Und das ist konträr zum vollbrachten Werk des Kreuzes. Das ist konträr. Ich kann auf nichts zeigen und sagen, das habe ich geschafft. In 2 Jahren 3 Häuser, fast 300.000 Euro nur vom Herrn bekommen? Ich kann auf nichts meine Finger zeigen. Wir hatten nichts. Mein Einkommen ist so klein. 600 Euro im Monat. Und Brasilien ist nicht billig. Aber jedes Monat versorgt uns der Herr. Wir haben immer alles, was wir brauchen und so viel, dass wir es noch weggeben müssen. Wisst ihr warum? Ich habe gelernt, im nehmenden Glauben mein Leben zu leben. Ich habe gelernt, dass wenn ich schwach bin, dann bin ich erst so richtig stark. Ich habe gelernt, ich brauche nicht selbst meinen Sieg zu erringen. Und das sehen wir in dieser Geschichte so wunderbar. Der Petrus hat die ganze Nacht gerackert. Ich werde euch heute einfache, klare, praktische Punkte geben zum Nachleben, wie ihr in dem Sieg wandeln könnt, den ich in meinem Leben erlebe. Wisst ihr, ich habe vor 40 Jahren zu predigen begonnen. Und ich habe damals zum Herrn gesagt, Herr, ich werde nie in meinem Leben irgendetwas predigen, nur weil ich eine Offenbarung von der Bibel darüber habe. Niemals. Wenn ich eine Offenbarung habe von der Bibel, dann predige ich die nicht. Ich habe zum Herrn gesagt, ich werde nichts predigen, was ich zuerst nicht in meinem Leben praktiziere und sich als wahr erwiesen hat. Die meisten Dinge, die ich predige, die habe ich schon 5, 10 Jahre. Oft habe ich Offenbarungen von Herrn, die niemand weiß. Und erst nachdem ich sie jahrelang praktiziere, erwiesen habe und ich euch beweisen kann vom Wort Gottes her, und von meinem Leben, dass es wirklich funktioniert, dann predige ich die Dinge. Die Dinge, die ich predige, sind Dinge, die ich lebe und erlebe. Und es ist so, vom Wort Gottes her, so simpel im Sieg zu leben, aber auch so schwierig. Der Grund, warum es so schwierig ist, weil wir nämlich so viel entgegenwirken gegen den Sieg des Herrn mit unserem eigenen was leisten wollen und was tun wollen und was schaffen wollen und ein bisschen dem Herrn helfen wollen, damit der Sieg zustande kommt. Freunde, so geht das aber nicht. Der Herr hat mir die zweite Frage beantwortet. Herr, was ist nehmender Glaube? Da hat er mir Folgendes gesagt. Nehmender Glaube ist Glaube, der nie mehr darum bittet, um das, wofür ich am Kreuz bereits bezahlt hat, sondern einfach Danke sagt und es deklariert und es festhält. Als er mir das gesagt hat, da ging mir ein Licht auf. Zum Beispiel, Epheser 1, Vers 3, er hat uns gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt in Jesus Christus. Jetzt habe ich eine Frage an dich. In welcher Grammatik ist das geschrieben worden? Gott sei, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Hat. Mit was? Mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Ist das geschrieben in der Gegenwart, in der Zukunft oder in der Vergangenheit? In der Vergangenheit. Ich bitte niemals Gott, dass er mich segnet. Das schockiert viele Christen. Viele Christen sind schockiert. Niemals sage ich, oh Herr, bitte segne mich. Wisst ihr, was ich jeden Tag tue? Jeden Tag. Ich stehe auf und ich sage, Vater, ich danke dir, dass du mich gesegnet hast mit jeder geistlichen Segnung in Jesus Christus. Heute erwarte ich, dass diese Segen sich in meinem Körper manifestieren. Heute erwarte ich, dass dieser Segen sich in meiner Gesundheit manifestiert. Drum bin ich bumpelzund. Heute erwarte ich, dass dieser Segen sich in meinen Finanzen manifestiert. Heute erwarte ich, dass dieser Segen sich in meinen Beziehungen manifestiert. Heute erwarte ich, dass dieser Segen sich manifestiert als Bewahrung, wenn ich auf der Straße fahre. Ich steige nie in mein Auto ein. Wir sind jetzt in 3 Tagen 3000 Kilometer gefahren. Ich bin über 1 Million Kilometer unfallfrei gefahren. Nicht, weil ich ein guter Fahrer bin. Frag meine Frau oder den Hartmund. Die werden dir bestätigen, wie der unfallfrei fährt, ist mir unerklärlich. Ich sag's euch, mir ist es ganz einfach erklärlich. Und das schockiert so viele Christen. Ich bete Gott nie, um Bewahrung für mich, wenn ich Auto fahre. Ich bitte ihn nie. Wisst ihr, warum ich ihn nie bitte? Weil durch den neuen Bund bin ich in Christus drinnen. Christus ist bewahrt. Ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung des Himmelswelt. Zum Segen gehört dazu Bewahrung beim Autofahren. Denn der nehmende Glaube bittet nicht um das, was Gott bereits getan hat. Der sagt Danke in der Gewissheit, es wurde mir bereits geschenkt. Und ich steige ins Auto ein, jedes Mal. Ich fahre vom Gerd ins Büro hier. Das sind nur 2 oder 3 Kilometer. Sobald der Schlüssel sich umdreht, sage ich, Herr, danke, dass deine Engel bereits hier sind, dass ich sicher drüben im Büro ankomme, dass es kein Schaden kann mir zugefügt werden, denn das wäre kein Segen. Und du hast mich bereits gesegnet. Ich lebe mein Leben ganz bewusst in dem, was bereits vor 2000 Jahren am Kreuz geschehen ist. Ich bitte nicht um diese Dinge. Ich bitte um andere Dinge, aber Dinge, die er bereits getan hat und klar in der Vergangenheit in der Bibel geschrieben stehen, um die bitte ich nie mehr. Da sage ich nur Danke, danke, danke, danke. Und in diesem absoluten überzeugten Glauben, der das annimmt, wofür Christus bereits bezahlt hat am Kreuz, in diesem Glauben lebe ich mein Leben, jeden Tag ganz praktisch. Und daher erlebe ich auch jeden Tag die Fülle, die Bewahrung, den Segen, die Versorgung. Ich erlebe jeden Tag in meinem Leben einfach, wie wunderbar das Leben im Sieg und im Frieden und in der Ruhe unseres Herrn ist. Und Freunde, Gott hat für dich ein Leben im Sieg vorbereitet. Dafür hat Christus am Kreuz bezahlt. Jetzt die Frage ist immer diese, warum erleben es manche Christen und andere Christen erleben es nicht. Als der Herr zu mir gesagt hat, Reinhard, ich setze keine Beschränkungen auf das Leben meiner Kinder. Sie legen diese Beschränkungen selbst auf sie durch ihren mangelnden Glauben, habe ich gesagt, Herr, das musst du mir jetzt durch die Bibel beweisen. Und er sagt, ja, schlag Markus 9, Vers 23 auf. Da schlug ihn Markus 19, 23 auf. 9, Vers 23. Da kam der Mann zu Jesus im vorhergehenden Vers. Herr, wenn du willst, kannst du meinen Sohn heilen. Was war die Antwort von Jesus? Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Der Mann sagte, Herr, wenn du kannst, heile meinen Sohn. Jesus sagte, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Der Herr hat gesagt, ich gibt die Beschränkungen nicht auf die Menschen. Sie beschränken sich selbst, weil sie nicht glauben. Weil wenn alle Dinge möglich sind dem, der da glaubt, sind die Grenzen und die Beschränkungen aus unserem Leben weggenommen. Alle Dinge bedeuten auch im Griechischen alle Dinge. Das heißt, der Herr hat durch das wunderbare Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz die Beschränkungen aus unserem Leben genommen. 100 Waisenhäuser sind kein Problem. Wisst ihr warum? Weil für Gott gibt es keine Grenzen. Er ist Gott. Wir singen die Lieder eh. Jetzt müssen wir es glauben. Wir singen die Lieder von den Wundern, von der Erweckung, von der Totenauferweckung. Wir singen diese Lieder. Glauben wir auch, was wir singen? Das ist die große Frage. Und Freunde, der Herr bringt uns zu dem Punkt. Ich bin so überzeugt in meinem Herzen. Der Herr ist dabei, in Deutschland was Neues tun. Es wird nicht so sein wie das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben. Es wird weder so sein, wie die Reformation war, noch wird es so sein, was wir in den 70er und 80er Jahren erlebt haben, was viele von euch miterlebt haben, wie ein Wirken Gottes durch die deutschsprachigen Länder ging, wie Gemeinden gegründet wurden und wie wir Tolles erlebt haben. Es wird, der Herr hat das zu mir so klar gesagt, Reinhard, was ich in Deutschland tue, wird nicht sein, wie es in der Vergangenheit war. Sagt den Deutschen, schaut nicht zurück in die Vergangenheit und träumt von dem, was war. Denn was kommt, wird nicht so sein. Es wird neu sein. Es wird so neu sein, dass es die Deutschen überraschen wird. Es wird ein Wirken des Heiligen Geistes sein, wo wir nicht ausgelaugt und kaputt und müde und fertig sind am Ende, sondern wo die Freude Gottes aus unserem Herzen sprudeln wird, wo es anstrengungslos ein souveränes Wirken Gottes geben wird und wir sind einfach Teil davon. Und Freunde, und ich möchte euch einfache Punkte zeigen, wie wir in diesem Sieg wirklich leben können. Denn wenn wir ihn nicht erleben, hat es ja keinen Sinn. Wisst ihr, viele von uns haben es satt, schöne Predigten zu hören. Viele von uns, leider muss ich das sagen, aber ich verstehe das gut. Viele von uns haben es auch satt, neue Prophetien zu hören. Weil wir genügend gehört haben, die haben sich nicht erfüllt. Aber Freunde, vertraut mir, der Herr ist dabei, etwas ganz Neues zu tun. Das wird neu, das wird anders, das wird außergewöhnlich. Da werden die Leute schwimmen in der Salbung des Heiligen Geistes. Ich habe gesehen, so klar in dieser Vision, diese offene Vision, ich habe Kinder gesehen. Kinder. Ich habe 2-, 3-, 4-, 5-jährige Kinder gesehen, die Dämonen austreiben, die zu den Krüppeln im Rollstuhl gehen und die Krüppeln springen aus dem Rollstuhl und gehen. Ich habe das gesehen, Freunde. Wie Kinder in diesem kindlichen Glauben die Kraft Gottes freisetzen und wie übernatürliche Dinge geschehen werden. Und das ist der Herr dabei, in Deutschland zu tun. Schauen wir uns diese Geschichte jetzt an vom Petrus. Jesus kam zu ihm und Jesus sagt, wirf das Netz aus auf die rechte Seite. Und was hat Petrus gesagt? Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Das ist eigentlich so, die Aussage des Durchschnittschristen in Deutschland, Österreich, vielen Ländern Europas. In vielen Ländern Europas ist das, zumindest ist das, was sie im Herzen empfinden. Reinhard, komm nicht und erzähl. Ja, nein, ich muss Deutsch reden, nicht Österreichisch. Entschuldigung. Reinhard, komm nicht hier und erzähl uns irgendwas von großartigen Dingen, die Gott in Deutschland tun wird. Wir können es nicht mehr hören. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen. Wir sind müde. Wenn ich fragen würde von euch, wie viel sind müde, würden wahrscheinlich viele von euch die Hand heben. Wir sind müde. Vielleicht nicht mal unbedingt körperlich, obwohl viele auch körperlich müde sind. Aber viele, die meisten Christen Europas sind geistlich müde. Sie sind seelisch müde. Wir haben diese Einstellung, wir haben so hart gearbeitet, wir haben keine Fische. Die Leute bekehren sich nicht. Wir haben kaum Taufen. Wir sind müde. Es sind eben keine Fische da. Und dann ist immer das Einfachste, was wir tun können, dass wir einfach sagen, es ist halt nicht die Zeit des Herrn. Freunde, die Fische waren im Wasser. Die waren im Wasser. Die waren nicht im Netz. Warum waren sie nicht im Netz? Ich werde euch ganz einfach sagen, warum. Weil Petrus gedacht hat, dass er mit seiner Intelligenz, mit seiner Cleverheit, mit seiner Strategie, mit dem, was er gelernt hat, mit seinem harten Arbeiten die ganze Nacht, dass er damit etwas erreichen kann. Und der Herr musste ihm sagen, nein, so geht's nicht. Da wirst du müde. Denn der Sieg kommt nicht durch dich. Der kommt nicht durch deine Anstrengung. Der kommt nicht durch das, was du tust und wo du dich abrackest und leistest. Jetzt werde ich etwas an Geheimnis verraten. Das, was der Herr tun wird, bevor Jesus wiederkommt, wird so souverän und so toll sein, dass kein Mensch die Ehre dafür nehmen können wird. Kein Mensch. Kein Reinhard, kein Gerd, kein Gunther, niemand. Der Herr alleine wird verherrlicht werden. Es wird sein Wirken sein und nicht das Wirken eines Menschen. Und da bin ich so froh darüber. Denn der Sieg, und das müssen wir lernen, der Sieg hängt nicht von deiner Anstrengung ab, sondern von deiner Hingabe. Das ist mein erster Punkt. Der Sieg hängt nicht von deiner Anstrengung ab, sondern von deiner Hingabe. Schau her, Petrus hat ganz klar gesagt, Vers 5 bitte, Lukas Kapitel 5, Vers 5. Hier sagte Simon Petrus, und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Das spricht von seiner Anstrengung. Der Sieg kam nicht durch seine Anstrengung. Der war nicht abhängig von seiner Anstrengung. Aber ich bin so froh, dass er hier nicht aufgehört hat zu reden. Wenn er hier einen Punkt gemacht hätte, hätte er weiterhin keinen Sieg. Er fügte etwas hinzu. Aber auf dein Wort werden will ich die Netze auswerfen. Das heißt, Petrus kam zu einem Punkt, wo er einfach gesagt hat, okay, ich gebe mich dem hin, was du tust. Du sagst es, darum tue ich es. Nicht, weil ich wieder ein anderes Programm machen will. Nicht, weil ich aus Pflichtbewusstsein heraus handle. Nicht, weil ich sage, als Christ muss ich das hier tun. Sondern Herr, ich habe dich gehört und jetzt gebe ich mir einfach dir hin. Ich lebe einfach in dieser einfachen, simplen Abhängigkeit und Hingabe zu dir. Wisst ihr, als wir vor nicht so langer Zeit an einem Punkt waren, wo wir dringend Finanzen brauchen, damit all das vorangeht in Brasilien. Und wir uns ja fest entschlossen haben und eine klare Entscheidung getroffen, um nie irgendeinen Menschen wissen zu lassen, ob wir Geld brauchen. Da war ich auf meinen Knien und da habe ich gebetet und der Herr hat zu mir so klar gesprochen, so klipp und klar. Von Psalm 68, Vers 10. Ich weiß gar nicht, wie das in der deutschen Bibel steht. Ich kann es dir sagen, wie es in der englischen steht, in der portugiesischen, aber nicht auf der deutschen. Ich hoffe, das steht in der deutschen Bibel auch so schön drinnen. Ah, hier sind die Verse versetzt. Gib mal Vers 11. Schau, ob das Vers 11 ist. Ah, okay, hier. Dass deine Herde darin wohnen konnte. Gott, du labst die Elenden in deiner Güte. In der englischen Übersetzung ist es etwas anders, in der portugiesischen auch. Gott, du versorgst die Bedürftigen in deiner Güte. Im Grunde genommen die gleiche Aussage. Und der Herr hat mir gesagt, Reinhard, ich werde niemals Finanzen geben für die Kinder sie brauchen, sondern weil ich gut bin. Aus meiner Güte versorge ich die Elenden. Der Herr hat mir sogar gesprochen, dein Fokus muss sich ändern. Du schaust auf die bedürftigen Kinder und du sagst, Herr, wir brauchen 10.000, weil die Kinder das brauchen. Das ist niemals meine Motivation. Meine Motivation ist nicht, die armen Kinder brauchen was. Was mein Herz bewegt, ist, ich bin gut und weil ich gut bin, versorge ich die Kinder. Und der Herz hat mir gesagt, ich bin immer gut, darum werde ich die Kinder immer versorgen. Entspann dich. Freunde, und das ist es, wo das Sieg herauskommt. Wir geben uns einfach seiner Güte hin. Wir geben uns einfach seinem Wirken hin. Herr, du hast gesagt, wirf das Netz raus. Jetzt werfen wir das Netz raus und der Rest ist dir überlassen. Der Sieg kommt nicht aus unserer Anstrengung. Der kommt einfach, dass wir uns dem Wirken der Gnade Gottes ausliefern. Dass wir uns dem hingeben, was der Herr jetzt in Liechtenstein tut. Dass wir sagen, Herr, wir haben lange genug gefischt, die Nächte durch, wir sind alle so müde. Und der Herr sagt, okay, ganz, ganz entspannt einmal. Zuerst einmal entspann dich. Dann schau her, mach das. Und wir sagen, okay, Herr, das mache ich jetzt. Und wir lassen uns vom Heiligen Geist leiten. Und dann gehen wir in diese Ruhe Gottes ein. Weil wir verstehen, nicht mein Werk ist es, das mir den Sieg bringt. Sondern ich gebe mich einfach dem hin, was der Herr hier in Liechtenstein und in unseren Gemeinden tut. Also wir müssen verstehen, unsere Anstrengung bringt uns den Sieg nicht. Auch die Erweckung nicht. Deutschland wird nicht die Erweckung haben, weil wir die Erweckung erzwingen. Das kannst du vergessen, das geschieht nicht. Deutschland wird eine außergewöhnliche Ernte leben, weil der Vater im Himmel unser Land liebt. Weil der Vater im Himmel auf Deutschland sagt und sagt, ich habe Mitleid mit den Deutschen. Und ich werde selbstverständlich die größte Ernte bringen, auch in Deutschland. Und wir müssen lernen, uns einfach ihm zur Verfügung stellen und uns ihm sich ausliefern. Anstatt versuchen, durch unsere harte Arbeit jetzt in Deutschland was zu erzwingen. Schau, was Psalm 127, Vers 1 sagt. Das ist ein Vers, den ich seit Kindheit sehr, sehr liebe. Psalm 127, Vers 1. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wie viele Pastoren mussten das erleben in unserem Land? 20 Jahre habe ich versucht, Gemeinde zu gründen. Die Gemeinde wird kleiner statt größer. Logisch. Es ist ja nicht deine Gemeinde. Wem gehört die Gemeinde? Ihm. Wenn der Herr nicht das Haus baut, arbeiten die umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Viele von uns mussten das leider schmerzhaft erfahren. Wir bewachen, wir bauen, wir. Und der Herr sagt, okay, ich lass dich anlaufen. Ich lass dich müde werden. Ich lasse dich die ganze Nacht dich kaputt rackern. Vielleicht kommst du dann drauf, dass der Sieg nicht von deiner Leistung abhängt, sondern einfach, indem du dich dem hingibst, was ich tue in deinem Leben. Und wenn wir das erste Prinzip einmal verstehen, dann heißt das genau das, was Hebräer 4 schreibt, wir gehen in die Ruhe Gottes ein. Wisst ihr, als ich 21 Jahre alt war, da wurde ich hineingeschmissen in eine schwierige Situation in Österreich. Ich war 21 Jahre, ich habe mein erstes Bibelschuljahr absolviert und hatte 3 Monate Intervall. Und zwischen dem ersten und zweiten Bibelschuljahr schickte mich die österreichische Pfingstgemeinde an einen Ort in den Westen Österreichs, um eine Gemeinde mit ca. 35 Leuten zu betreuen. Der Pastor und seine Frau hatten eine katastrophale, furchtbare Ehe. Der Pastor sagte immer öffentlich vor der Gemeinde, wir sind glücklich verheiratet, sie ist glücklich und ich bin verheiratet. Die stritten sich öffentlich vor der Gemeinde. Das war Chaos, da war Bitterkeit und das war furchtbar, furchtbar. Und der Pastor sagte, ich gehe 3 Monate ins Ausland, du bist für die Gemeinde verantwortlich und meine Frau bleibt hier. Mit 21 Jahren, ich habe 5-mal müssen in der Woche predigen, Jugendgottesdienst, dann habe ich die Bibelstunde geleitet, 2 Gottesdienste am Sonntag und noch einen anderen Gottesdienst in der Woche. Und die Frau ist aufgestanden, die hat mich öffentlich kritisiert, was ich gerade gepredigt habe. Ich war komplett fix und fertig. Ich habe mir gedacht, Gottes Willen, wenn mein Dienst so beginnt, dann gehe ich lieber ins Berufsleben zurück. Und ich war gestresst. Und dann habe ich begonnen zu fasten und zu beten. Ich war stundenlang auf meinen Knien und dieses Gebet habe ich gebetet. Herr, hilf mir! Gutes Gebet, ha? Habe ich mir auch gedacht. Und dann hat der Herr einmal gesagt, das ist aber ein dummes Gebet. Wisst ihr, manchmal sagt Gott Sachen zu mir, da muss ich mal fragen, Herr, ich kenne deine Stimme inzwischen sehr gut. Ich weiß, dass du das warst. Aber irgendwie passt das, was du sagst, nicht in das Bild von dem, der du bist in meinem Herzen. Und ich habe zum Herrn gesagt, Herr, wenn das Gebet ein dummes Gebet ist, Herr, hilf mir, was ist dann ein kluges Gebet? Und das, was der Herr gesagt hat, hat mein Leben so radikal verändert. Der Herr hat gesagt, bete nicht, Herr, hilf mir, denn solange du betest, Herr, hilf mir, bedeutet das, du machst den Job, du strengst dich an, du rackerst dich kaputt und ich hilf dir dabei, dich kaputt zu rackern. Ja, aber Herr, was soll ich denn beten? Und der Herr hat gesagt, bet so, Herr, verwende mich, denn dann mach's ich durch dich. Du bist entspannt. Du sagst einfach, Herr, hier bin ich. Jetzt du was durch mich. Predig durch mich. Heil durch mich. Weissage durch mich. Herr, tu's durch mich. Und Freunde, dieses einfache Wort von Gott hat mein Leben in so eine Entspannung gebracht und mich so verändert. Heute sage ich, Herr, tu was durch mich. Was immer du willst, tu was. Nicht durch meine Leistung kommt der Sieg, sondern durch meine Hingabe an dem, was er durch mich tun wird. Das ist der erste Punkt, den wir unbedingt verstehen müssen. Zweitens, Sieg kommt nicht durch das Festhalten, sondern durch das Loslassen. Ui, das ist schwer für uns zu lernen. Für Männer und Frauen gleich schwer. Wisst ihr, wir halten so fest an unseren Strategien, an unseren Weisheiten, an dem, was wir glauben, wie es gehen muss. Petrus war ein Fischermann, er war gelernter Fischermann. Jesus war Zimmermeister. Was soll ein Zimmermeister einem geschulten Fischermann vom Fischen beibringen? Petrus hätte festhalten können. Von dir lasse ich mir nichts sagen. Und er hat es auch so getan. Als Jesus gesagt hat, wirf das Netz zur rechten Seite, also hat Petrus sofort erwidert, die ganze Nacht lang haben wir gefischt. So auf die Art und Weise, ich weiß, wie das geht. Zum Glück hat er schnell hinzugefügt, aber auf dein Wort hin. Zum Glück. Aber seine erste Einstellung war bereits, nein, ich weiß, wie man das macht. Das sind heute keine Fische. Und wisst ihr, viele Christen haben diese Einstellung, es ist schwer loszulassen. Wisst ihr, warum es so schwer loszulassen ist? Ganz ehrlich, nicht loszulassen ist nichts anderes als mangelnder Glaube. Ist nichts anderes. Wenn wir wahrhaftig glauben, dass alles in seiner Hand ist, können wir loslassen. Denn der Sieg kommt nicht, indem wir festhalten an unseren starren Formen, an unseren Erfolgen, an dem, was wir schon erlebt haben, an dem, was wir gelernt haben, an dem, was wir glauben zu wissen, zu können, zu tun. Der Sieg kommt durch das Loslassen, indem wir sagen, Herr, ich lasse das in deine Hand. Ich werde euch eine Geschichte erzählen, die mir das so gelehrt hat, so krass und so real. Wir gingen nach Amerika aufgrund ein ganz klares Wort vom Herrn. Eigentlich Wir wollten nie in Amerika leben. Österreich ist so wunderschön. Aber der Herr hat uns ganz klar nach Amerika geschickt. Als wir nach Amerika kamen, unsere Söhne waren 14 und 16. Dann kamen die Jungs drüben von der Highschool. Das war für unseren Älteren einfacher. Für unseren Jüngeren, der hat uns erst jahrelang danach gesagt, der hat gesagt, der erste Tag in der amerikanischen Highschool war der schlimmste Tag meines ganzen Lebens. Er hat so viele Schwierigkeiten erlebt und dann kam er mit den falschen jungen Leuten in Zusammenhang. Es war eine Highschool, wo 2000 Schüler waren. Er hat ein unwahrscheinlich offenes Herz. Er hat so ein gütiges Herz. Er gibt dem ärmsten Bettler auf der Straße das letzte Hemd, das er noch hat. Er opfert sich für alle anderen auf. Er hat einfach dieses Herz. Er hat sein Leben sehr jung Jesus übergeben, hat sich getaufen lassen, hat prophetisch gedient, hat als Kind Jesus geliebt, war in der Gemeinde und wirklich, wirklich einfach für Jesus auch gebrannt. Und dann in seinem Teenageralter, da kamen eins nach dem anderen und eine Verkettung von allen möglichen Umständen. Und bevor wir es bemerkten, war unser Sohn drogenabhängig. Ich will nie vergessen, als er mit dem Koffer stand und sagte, ich zieh aus. Was kannst du machen, wenn ein 19-jähriger Junge auszieht? Gar nichts. Der ist erwachsen und großjährig. Heulen kannst du, solange du willst. Auf jeden Fall, unser Sohn geriet auf die schiefe Bahn. Er war 5 Jahre drogenabhängig. Er hat alles außer Heroin genommen. Landete sogar im Gefängnis. Nur für kurze Zeit, aber trotzdem. Meine Frau ging dann nach Europa, weil sie lange gespart hat, damit sie ähnlich ihre Mutter nach Europa zeigen kann. Die hat noch nie, war nie außerhalb von Amerika. Und ich musste dann nach Europa, um in Polen zu predigen. Meine Frau ist vorausgeflogen mit ihrer Mutter 2 Wochen. Mein Sohn kommt bei der Haustür herein. Sein Gesicht war zerstört von den Drogen, sein Körper war kaputt. Kam rein bei der Haustür und ich war gerade im Wohnzimmer. Und er sagte zu mir, Papa, ich weiß, dass du nach Europa fliegst und nach Polen gehst. Und ich wollte es dich wissen lassen, dass wenn du nach Hause kommst, dann hast du keinen Sohn mehr. Denn mein Selbstmord ist bereits geplant, die Überdosis ist bereit, ich werde mir das Leben nehmen. Und ging aus der Tür raus. Und ich kenne meinen Sohn. Ich kenne meinen Sohn gut. Ich weiß, dass der jüngere Sohn, der das gesagt hat, der sagt solche Dinge nicht, um Mitleid zu erregen. Der tut das nicht. Der zieht das durch. Und ich wusste, das hat er nicht gesagt, weil er noch irgendetwas von mir will. Dann wäre er sitzen geblieben und hätte ihm Mitleid gehascht. Ich habe gewusst, den habe ich verloren. Er regiert auf keinen Handyanruf von mir. Ich wusste, das war's. Ich habe mich auf den Boden geschmissen und habe zu heulen begonnen. Ich habe gesagt, Herr, mein Flug wird abgesagt. Ich fliege nicht nach Polen. Was wäre ich für ein Vater, wenn ich da in Polen das Evangelium predige, während mein eigener Sohn sich umbringt? Ich sage alles ab, ich fliege nicht nach Polen, ich bleibe zu Hause. Und Freunde, der Herr sagt es so klar, wie Gott nur sprechen kann zu mir, was machst du da am Boden und heulst? Wisst ihr, einige von uns, die sind vielleicht höflich und freundlich mit Gott, aber ich bin ehrlich mit ihm. Ich habe zu ihm gesagt, was meinst du, was machst du da am Boden? Was für eine dumme Frage, mein Sohn bringt sich um. Was erwartest du von mir? Dass ich hier stehe und dir Loblieder singe? Was ich am Boden mache, ist heulen und zu dir zu schreien und das Leben meines Kindes zu erretten. Und Gott sagt zu mir, steh auf und hör auf damit. Hör auf damit? Hör auf, für meinen Sohn zu beten? Gott sagt zu mir, steh auf. Du hast ihn mir geweiht, als er geboren wurde. Er ist nicht dein Sohn, er ist mein Sohn. Warum hältst du ihn fest, wenn du ihn in meine Hand gegeben hast? Lass ihn los. Das traf mich wie ein Pfeil durch mein Herz. Lass ihn los. Wir wollen nicht loslassen. Wir wollen unsere Kinder nicht loslassen. Wir wollen unsere Umstände nicht loslassen. Wir wollen unsere Visionen nicht loslassen. Wir wollen unsere Träume nicht loslassen. Loslassen fällt uns so schwer, oder nicht? Ich stand auf vom Boden und ich habe gesagt, Herr, ich gehorche dir. Egal, was meine Gefühle sagen, egal, was alles in mir drin jetzt schreit, du bist ein dummer Mann, du bist ein böser Vater, ich lasse ihn los. Ich gehorche dir. Ich stand auf vom Boden und ich sagte, Vater, du hast recht, er gehört dir. Ich lasse ihn los. Ich halte ihn nicht mehr fest, ich mache nichts mehr. Ich lasse ihn los. Und ich habe gesagt, ich fliege nach Polen und ich predige dein Evangelium. Ich war in Polen, 3 Tage nachdem ich in Polen war, 5 Jahre drogenabhängig. 3 Tage nachdem ich in Polen war, bekam ich ein SMS und er sagte, Papa, ich wollte dich nur wissen lassen, ich habe keine Freunde mehr, ich habe mich von allen meinen Freunden gelöst. Die einzigen Freunde, die ich hatte, waren Drogenabhängige. Ich habe mich von allen Freunden losgelöst. Papa, ich will dir noch etwas sagen. Ich habe die Drogen satt. Ich nehme keine Drogen mehr. Niemand hat für ihn gebetet. Niemand legt ihm die Hände auf. Es war kein Mensch involviert. Es war nur der Gott, in wessen Hand ich ihn losgelassen habe. Und er schickte mir ein SMS. Und er sagte, Papa, und noch etwas. Ich ziedel in eine andere Stadt, circa 1,5 Stunden, 150 Kilometer von uns weg. Ich siedle nach Charlotte hinunter zu meinem älteren Bruder. Ich habe mit ihm bereits geredet. Ich kann auf seiner Couch schlafen und wohnen. Ich werde mir Arbeit suchen und ich habe die Schnauze voll von Drogen zu nehmen. Ich will so nicht mehr leben. Meine Frau, ich zeigte meiner Frau diese Message. Meine Frau hat gesagt, ich weiß, was der Feind jetzt tun wird. Die erste Person, die er treffen wird in Charlotte, in dieser Großstadt, das werden Personen sein, die ihm Drogen anbieten. So wirkt der Feind. Ich habe zu ihr gesagt, entspann dich. Er ist in der Hand Gottes. Freunde, er ging nach Charlotte. Die erste Person, die er traf, kam zu ihm und sagte, willst du Drogen? Ich hätte welche für dich. Er hat gesagt, nein, ich habe die Schnauze voll von Drogen, danke. Das waren, 4, 5 Jahre her. 5 Jahre, er ist frei von Drogen, er ist auf der Uni, er studiert, er arbeitet hart, er hat ein Leben. Wenn du ihn heute sehen wirst, du wirst sagen, der war niemals 5 Jahre drogenabhängig. Wisst ihr die Frage, die ich mir oft gestellt habe? Was wäre geschehen, wenn ich ihn nicht losgelassen hätte? Die Frage habe ich mir oft gestellt. Wenn ich darauf bestanden hätte, dass ich ihn weiterhin in der Hand halte, ich bin persönlich davon überzeugt, ich hätte den Sieg nicht gehabt. Der Sieg wurde mir nicht gegeben durchs Festhalten. Der Sieg wurde mir gegeben durchs Loslassen. Freunde, wir müssen lernen, der Sieg Christus manifestiert sich in deinem Leben nicht, indem wir festhalten, das will ich so, das muss ich so, das mache ich so, mein Traum, meine Vision, meine Sache, meine Sache. Der Sieg kommt, indem wir loslassen. Herr, eigentlich will ich dir sagen, ich habe die ganze Nacht gerackert und was du sagst, ist nicht richtig, weil das sind keine Fische. Aber weil dein Wort sagt, ich lasse los. Herr, ich lasse los, ich gehe da raus, ganz entspannt, das Netz fällt rund und die Fische kommen ins Netz. Freunde, wir müssen diese harte Lektion lernen, es gibt den Sieg Christi nicht, weil wir an etwas festhalten. Wenn wir loslassen, dann wird der Sieg Christi sich manifestieren. Wir müssen uns entscheiden, willst du deinen Sieg oder seinen Sieg? Ich will seinen Sieg. Ich will wandeln im Sieg des vollbrachten Werkes des Kreuzes Jesu Christi. Als ich das erlebt habe mit meinem eigenen Sohn, Freunde, wir hatten kein Verhältnis mehr, mein Sohn und ich. Da gab es nichts mehr. Heute sind wir so. Sind wir so. Vor nicht so langer Zeit hat er gesagt, Papa, ich bin wirklich im Überlegen, ob ich nicht nach Brasilien ziehe und ich möchte gerne mit dir durch die Länder reisen und predigen. Ich möchte dein Assistent sein in deinem Dienst. Freunde, wenn wir loslassen, ist der Sieg Christi unserer. Wenn wir festhalten, dann müssen wir das einfach leisten, was wir leisten können. Und dann werden wir kaputt, ausgelaugt und müde. Ganz schnell, ich hätte eigentlich sehr viele Dinge hier noch zum Sagen, aber lassen wir das. Es ist schon spät. Ihr müsst morgen arbeiten. Ich kann predigen bis 3 Uhr in der Früh, ohne Pause. Glaubt mir das, meine Frau bestätigt euch das. Aber ich will auf euch Rücksicht nehmen. Ich bin ja in Deutschland, nicht in Brasilien. Bisschen geht's noch? Okay, schön, dass ihr Herzen habt, die was von Herrn empfangen wollen. Drittens, also erstens, der Sieg kommt nicht durch unsere Anstrengung, sondern durch die Hingabe in ihn. Zweitens, der Sieg kommt nicht durchs Festhalten, sondern durchs Loslassen. Drittens, der Sieg kommt nicht, indem wir versuchen, etwas zu erreichen. Freunde, das ist etwas, was so viele schmerzhaft erlernen mussten. Ich will das erreichen. Wisst ihr, wie viele Christen schockiert sind? Pastoren sind so schockiert. Die sagen zu ihm: Rainer, was sind deine Ziele für die nächsten 5 Jahre, für die nächsten 10 Jahre? Kommst du wieder nach Österreich zurück? Kommst du wieder nach Europa zurück? Gehst du nach Amerika zurück? Wie lange bleibst du in Brasilien? Ich sage immer: Ich habe keine Ziele. Ja, aber man braucht Ziele, Visionen, Träume. Träumst du von nichts? Nein. Ich träume nur davon, dass ich jeden Tag sage: Jesus, hier bin ich, mach mit mir, was du willst. Schick mich hin, was du willst. Wisst ihr, und es ist so in uns drinnen, dass wir immer etwas Gewisses erreichen wollen. Wie viele Pastoren haben sich Ziele gesetzt? Am Ende dieses Jahres wird meine Gemeinde 400 Mitglieder haben. Wir haben es proklamiert, wir haben es deklariert, wir haben es bekannt, wir haben es aufgeschrieben und. Und die Gemeinde hatte nicht 400 Mitglieder, sondern 300 Mitglieder. Und dann müssen wir irgendwelche Gründe finden, warum halt das doch nicht so war. Freunde, der Sieg kommt nicht, weil du irgendwelche Ziele erreichen willst, die du dir gesteckt hast. Der Sieg kommt einfach, weil Christus am Kreuz gesagt hat: Es ist vollbracht. Ruhe in dem, was ich tun werde durch dich. Und als ich das gelernt habe, da sagen die Leute zu mir: Aber Reinhard, du arbeitest härter als alle wir, du bist weniger gestresst, du bist irgendwie nicht K.O. und kaputt. Wie machst du das? Ich sage, weil ich gelernt habe, dass ich nicht brauche irgendwelche großartigen Ziele, das muss ich jetzt machen, sondern dass ich einfach sage: Jesus, hier bin ich. Mach mit mir, was du willst. Schick mich hin, wo du willst. Tu, was du willst. Mach, was du willst. Ich fließe einfach in dem, was du für mich geplant hast. Heute fange ich 150 Fische. Das werde ich in Jesu Namen. Fange ich 150 Fische. Heute fange ich 150 Fische. Was war? Nichts hat er gefangen. Nichts, die ganze Nacht nichts. Der musste lernen, egal wie viel ich mir jetzt aus meiner Ambition heraus zum Ziel setze. Freunde, was der Herr in Deutschland tun wird, kein Mensch wird sich verherrlichen können. Gott wird uns zeigen, dass wenn wir einfach schwimmen in seinem Strom, die Fische kommen, das Wirken des Heiligen Geistes ist hier, die Kraft Gottes wird wirksam werden. Er wird souverän seinen Glauben in unseren Herzen freisetzen und wir werden einfach entspannt sehen, wie die Fische in unser Netz schwimmen. Und die Leute werden sagen: Wie hast du es geschafft, dass deine Gemeinde so gewachsen ist? Und wir werden sagen: Ich habe eigentlich keine Strategie. Als Sarah beim Frauenarzt saß und alle Leute zu ihr sagten: Wow, bist du auch hier mit deinem Enkelkind? Und sie sagt: Nein, ich bin hier, weil ich schwanger bin. Schwanger? Mit 90? Sag mir das Geheimnis. Was ist die Strategie? Ja, die Strategie ist ganz einfach. Ich habe ganz genau abgewartet, wann die Menstruation das ausgerechnet. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt: Das konnte Sarah nicht sagen, denn da gab es keine Menstruation mehr. Da gab es keine fruchtbaren Tage mehr. Sarah konnte nur sagen: Weiß nicht. Eines Tages war ich schwanger, weil es Gott halt gemacht hat. Freunde, und so wird unser Sieg auch in Deutschland zustande kommen. Wie ist deine Gemeinde so gewachsen? Wie ist das Werk so vorangegangen? Wir werden sagen: der Herr ist einfach gut und gnädig und großartig. Gott wird es nicht zulassen, dass Menschen sich verherrlichen können in dem Sieg, den er für Deutschland vorbereitet hat. Er wird das nicht zulassen. Sondern er alleine wird für den Sieg die Ehre bekommen. Und auch so wird es in unserem eigenen Leben sein. Wisst ihr, Freunde, ich schaue auf mein Leben und Leute sagen oft: Reinhard, wie bist du so erfolgreich? Ich muss sagen: Weiß nicht, fragt's mal Frau. Vielleicht weiß es sie. Es ist einfach sein Sieg, seine Ehre, sein souveränes Wirken in unserem Leben. Wir müssen lernen, dass wir nicht durch unsere Strategien und durch indem, dass wir unsere Ziele erreichen wollen, auch großartige Dinge in unserem Leben erwirken. Und das Letzte, was wir uns wirklich in unserem Herzen greifen müssen, ist eigentlich ganz einfach. Wisst ihr, der Herr hat mir so klipp und klar immer wieder gezeigt, dass für ihn die Motive wichtiger sind als die Handlungen. Das ist etwas, was für uns Menschen schwer zu verstehen ist. Warum? Wir sehen nur das Äußere. Du siehst den Rainer dir stehen und predigen. Aber was wirklich in meinem Herzen drinnen vorgeht, das siehst du nicht. Wir können uns gegenseitig täuschen, wenn wir ehrlich sind. Wir können uns gegenseitig etwas vormachen. Darum, der Herr schaut auf unser Herz. Der Herr schaut hinein auf unser Herz und der Herr sagt, warum tust du das? Warum willst du meinen Sieg? Warum willst du dieses Wunder? Warum willst du diesen Dienst? Warum willst du von mir gebraucht werden? Warum? Diese Frage, die der Herr uns immer wieder stellt, warum? Die ist für ihn so wichtig. Wisst ihr, warum die so wichtig ist? Weil wenn wir nicht zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, Herr, ich will es nur, damit dein Name verherrlicht wird, dann werden wir lernen, dass der Herr es nicht zulassen wird, dass wir uns die Ehre nehmen, wofür nur ihm die Ehre gebührt. Ich werde nie vergessen, es war 1992 bei einer Konferenz in Wien, eine große Konferenz. Da haben wir Sprecher eingeladen wie Rick Joyner, Mike Bickle, Mahi Schafter. Und da war eine große Konferenz und es war damals für Österreich riesengroß in 92. Da waren 2000 Leute dort. Und am Ende haben wir dann für Menschen gebetet und ich war vorne unter den Pastoren und habe gebetet. Eine Frau kam zu mir und die Frau sagte zu mir, bitte bet für mich, dass sich mein Mann bekehrt. Und ich nahm ihre Hand und ich sagte, Jesus hat gesagt, wo zwei auf Erden eins sind, um was immer sie bitten, wenn sie übereinstimmen und glauben, wird es geschehen. Ich habe gesagt, glaubst du, dass Gott deinen Mann erretten wird? Ich stimme dir überein. Und ich wollte gerade zu beten beginnen. Der Heilige Geist sagte zu mir, bete nicht für die Rettung ihres Mannes. Wiederum so eine Sache. Moment einmal, die Bibel sagt, der Herr will, dass alle Menschen errettet werden. Das ist im Widerspruch zur Bibel, Herr. Das kannst nicht du sein. Und ich habe zum Herrn gesagt, so still in meinem Herzen, warum nicht? Und der Herr hat zu mir gesagt, ihr Motiv ist völlig falsch. Es geht ja nicht um die Rettung ihres Mannes. Im Grunde genommen ist dir egal, ob ihr Mann in die Hölle geht oder in den Himmel. Ihre Ehe ist so schwierig, weil ihr Mann ein so unangenehmer Mann ist und sie will einfach nur eine angenehmere Ehe. Ihr Motiv, warum sie will, dass ihr Mann errettet ist, ist völlig selbstsüchtig. Das hat nichts mit der Rettung ihres Mannes zu tun. Wie sagt man ihr das? Ich meine, wisst ihr, manche Leute denken sich, ah, das ist so schön, Prophet zu sein. Ich habe keine Ahnung. Das hätte ich mir nie ausgesucht. Das wäre das Letzte, was ich mir ausgesucht hätte. Pastor zu sein ist viel angenehmer. Und ich sagte zu ihr, der Herr hat mir das so klipp und klar gezeigt. Sie riss sich los, sie stürmte hinaus, zornig und ganz sauer auf mich, stürmte sie raus bei der Tür. Okay. Nächsten Tag war sie wieder hier und sie suchte mich auf. Sie kam zu mir mit Tränen. Und ich sagte zu mir, Reinhard, der Herr hat mein Herz so sehr überführt. Was du sagst, das stimmt so. Mein Mann war mir im Grunde genommen wurscht. Es wäre mir egal gewesen. Ich hätte mir sogar gewünscht, dass er in der Hölle schmort, weil ich so zornig auf ihn war. Ich wollte einfach nur eine glücklichere Ehe, weil ich habe mir gesagt, ich habe einen besseren Mann verdient. Der Herr hat mein Herz gebrochen. Er hat gesagt, es ist mir egal, ob ich eine gute oder schlechte Ehe habe. Ich will nicht, dass er in die Hölle geht. Bitte bet mit mir. Der Herr sagt, bet mit ihr, weil ich werde ihren Mann erretten. Und Freunde, wisst ihr, wenn wir den Sieg Gottes in unserem Leben wollen, damit wir uns Lorbeeren hinaufstecken können auf unseren schönen Kragen, dann müssen wir verstehen, so wird der Sieg Gottes in unserem Leben nicht sichtbar werden. Der Herr sagt, ich glaube, im Jeremia heißt es, wo der Herr sagt, ich werde meine Ehre mit den Menschen nicht teilen. Freunde, die Frage ist wichtiger, als wir uns es eingestehen wollen. Warum wollen wir den Sieg? Warum wollen wir Erweckung in Deutschland? Warum wollen wir Kinderheime bauen? Haben wir dem Herrn erlaubt, unser Herz zu brechen? Stehen wir vor dem Herrn und sagen, Herr, ich will es nicht ansehen, dass Deutschland nicht errettet ist? Diese Frage ist so wichtig. Warum wollen wir, dass unsere Körper geheilt werden? Herr, ich habe mein Leiden satt. Ja, der Herr will es auch nicht, dass wir leiden. Aber unser Motiv soll das sein, Herr, ich will einen gesunden Körper, damit ich deinen Namen verherrlichen kann. Damit ich dir dienen kann. Damit ich dir bis am Ende meines Lebens mit einem gesunden Körper dienen kann und deinen Namen verherrlichen kann. In allen Dingen unseres Lebens sieht der Herr auf das Motiv unseres Herzens. Als wir begonnen haben mit der Kinderarbeit in Brasilien, da hat mir ein Freund aus Europa, der Brasilianer ist, der in einem anderen Land in Europa lebt und der irgendwann irgendwie davon gehört hat, Der hat mir sofort eine Message aufs Handy geschickt und hat gesagt, Reinhard, ich schicke dir 50.000 brasilianische Reais, um bei dieser Kinderarbeit zu helfen. Das waren damals so etwa 18.000 Euro. Der ist ein Geschäftsmann in Europa. Sagt, ich überweise dir das, gib mir die Kontonummer, 18.000 Euro. Wisst ihr, in dem Augenblick, wo ich dieses Message gelesen habe, habe ich in meinem Herzen Folgendes gesagt. Ich erwarte mir von dir keinen Cent. Ich erwarte mir alles nur von Gott. Ich habe das sofort in meinem Herzen losgelassen. Er hat mir immer wieder Message geschickt, für ein Jahr, und dann gesagt, entschuldigen, dass ich noch nicht geschickt habe, ich überweise jetzt gleich. Ein Jahr lang, bis heute nie ein Cent gekommen. Nach einem Jahr hat der Herr zu mir gesagt, Reinhard, ich möchte dir etwas erklären. Ich habe gesagt, okay, Herr. Er hat gesagt, ich habe ihn dazu bewegt, dir diese erste Message zu schicken. Und dann habe ich auch ihn bewegt, dir nie Geld zu schicken. Bitte? Herr? Was? Was hört der Prophet für komische Dinge? Und ich habe gesagt, Herr, warum? Und der Herr hat gesagt, ich wollte dein Herz testen. Ich wollte dein Herz prüfen, ob du Menschen vertraust oder mir vertraust. Ich wollte dein Herz prüfen, warum du diese Dinge tust. Und du hast die Prüfung bestanden. Freunde, ich bin in Tränen ausgebrochen. Wisst ihr, das Warum ist für den Herrn sehr wichtig. Warum wollen wir unsere Gemeindeseele voll sehen? Warum wollen wir die Kraft Gottes erleben? Warum wollen wir ein prophetisches Wort? Warum wollen wir Wunder? Warum wollen wir den Sieg Gottes? Ich will den Sieg Gottes, damit der Name meines Herrn Jesus Christus verherrlicht wird, alle Tage meines Lebens. Freunde, wenn wir diese einfachen Dinge lernen, dann wandeln wir im permanenten Sieg des vollbrachten Werkes des Kreuzes Christi. Und wir sind entspannt dabei. Dann werden wir ein Ausdruck sein von dessen, was Christus vor 2000 Jahren am Kreuz getan hat. Und Leute werden an uns sehen, dass wir leben nach dem vollbrachten Werk des Kreuzes. Nicht unsere Anstrengung, nicht das Festhalten, nicht unsere eifrigen Ziele, die wir uns gesetzt haben, sondern einfach, weil wir losgelassen haben. Einfach, weil wir sagen, Herr, der Sieg kommt von dir. Einfach, weil wir sagen, es ist dein Haus, du baust dein Haus. Wir werden dann erleben, wenn wir durch annehmenden Glauben diesen Sieg des Kreuzes Christus annehmen, dann werden wir leben. Er ist unser Versorger, er ist unser Beschützer, er ist derjenige, der uns gesegnet hat mit jeden geistlichen Segnungen, er ist derjenige, der alle Wege unseres Lebens leitet. Wenn der Herr nicht sein Haus baut, dann baust du umsonst. Der Herr hat in Wirklichkeit niemals von uns erwartet, dass wir Gemeinden gründen. Ich sage das unseren Brasilianern immer. Ich sage, hör zu, unsere Aufgabe ist es nicht, Gemeinde zu gründen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, predigt das Reich Gottes, ich baue meine Gemeinde. Die Gemeindegründung steht Jesus zu. Unsere Aufgabe ist es, sein Reich zu verkündigen. Also eine Änderung in unseren Gedanken. Wenn wir sein Reich predigen, dann wird er seine Gemeinde bauen. Und da es seine Gemeinde ist, nimmt er sich die ganze Ehre dafür. Freunde, glaubt mir, ich habe gesehen, was auf Deutschland zukommt. Die größte Ernte der Geschichte dieses Landes. Wisst ihr, ich bin Österreicher, ich habe in meinem Leben nie eine Last für Deutschland gehabt. Ich habe nichts gegen Deutschland gehabt, aber ich habe nie auch eine Last für Deutschland gehabt. Aber vor etwa 5 Jahren ist in mir drinnen etwas geschehen, dass ich Deutschland so liebe. Mir liegt die Not für Deutschland mehr am Herzen wie die Not für mein eigenes Land. Ich kann mir das gar nicht erklären. Ich bin hier zu den Deutschen und ich sage wir. Dann denke ich oft, eigentlich wir. Ich bin weder Deutscher noch in Deutschland geboren. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich hingehöre. Brasilien, Amerika, Deutschland, Österreich. Aber wisst ihr, ich habe so eine Last bekommen für dieses Land. Und mit der Last ist auch eine klare Vision gekommen von dem, was Gott in unserem Land hier tun wird. Glaubt mir, Freunde, wir stehen kurz davor, dass wir erleben werden, wie die Herrlichkeit Gottes sich manifestiert. Und der Sieg Gottes wird sich durch euer Leben auch manifestieren. Ihr habt hart gearbeitet. Ihr habt die Nacht durchgerackert. Herr, wo sind die Fische? Und der Herr sagt, jetzt bin ich im Zug. Jetzt bin ich dran. Und wisst ihr, was dann das Resultat war? Das Resultat war, dass Petrus Jesus alles ausgeliefert hat. Alles. Er hat alles verlassen und hat gesagt, Jesus, ich will nur mit dir nachfolgen. Und Jesus hat gesagt, ich mache dich zum Menschenfischer. Wenn wir den Sieg Gottes erleben, ohne unsere Leistung, ohne unsere Anstrengung, wisst ihr, was das Resultat sein wird? Herr, ich gebe dir alles. Herr, ich gebe dir alles, alles, alles, alles. Hier bin ich. Und er sagt, okay, ich nehme dich. Ich mache dich zum Menschenfischer. Und das wird Deutschland erleben. Das werdet ihr als Gemeinde in Liechtenstein erleben. Glaubt mir, das werdet ihr erleben. Und ich darf Teil daran haben, weil ich bin jetzt Teil von euch. Vater im Himmel, wir danken dir. Oh Vater, wir danken dir für diese herrliche, herrliche Botschaft von dem Sieg am Kreuz Jesu Christi. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du heute Abend jedes Herz bewegst. Vater, ich bitte dich, dass du heute Abend jedes Herz zutiefst berührst. Vater, ich bitte dich, dass du heute Abend jedes müde Herz, das von der Nacht des Fischens so müde geworden ist. Wunderbarer Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du die müden Körper, die so müde sind, weil sie die ganze Nacht für dich gerackert haben und nicht gefangen haben, was sie fangen wollten. Wunderbarer Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du diese müden Körper erfrischst, dass du diese müden Seelen aufrichtest, dass du diesen jeden müden Geist in diesem Raum heute Abend erfrischst mit wunderbarer Erfrischung vom Thron Gottes mit lebendigem Wasser. Vater, ich bitte dich, dass du diese Müdigkeit hinwegwäschst aus unserer Seele, Körper, Geist, aus unseren Gedanken. Und dass wir heute Abend ergreifen können, dass der Sieg Gottes nicht durch unsere Anstrengung kommt, sondern durch die Worte, es ist vollbracht. Vater, ich bitte dich, dass jedes Herz in diesem Raum dieses ergreifen möchte und praktizieren kann und in dem leben kann. Du weißt, was jeder braucht. Und Vater, ich deklariere auch über diese Gemeinde. Und ich sage, dass die Müdigkeit diese Gemeinde verlassen wird. Ich sage, dass die Tage der Erfrischung jeden Bereich dieser Gemeinde ergreifen werden. Vater, ich deklariere, dass auch die Tage dieser harten Arbeit und Anstrengung vorbei sind und dass die Erfrischung vom Thron Gottes kommt auf diese Gemeinde wie ein neuer, lebendiger Strom, der diese Gemeinde ergreifen wird, jeden Bereich des Gemeindes, von der Jugendarbeit bis hin zu den Hauskreisen, bis hin zu der Teenagerarbeit, bis hin zu der Kinderarbeit. Vater, ich danke dir, dass alles in deiner Hand liegt. Auch die Zukunft dieser Gemeinde. Herr, und ich deklariere heute Abend, dass eine riesengroße Menge Fische in die Netze dieser Gemeinde kommen werden, weil wir uns einfach dir hingeben und ausliefern und sagen, Herr, auf dein Wort hin. Vater, ich danke dir, dass dein wunderbarer Geist der Erfrischung die Menschen heute Abend freisetzt. Und Heiliger Geist, ich bitte dich ganz besonders, dass du prophetische Träume gibst über die nächsten Wochen und Monate, die dein wunderbares Wort von dem, was kurz vor uns steht, auch bestätigen. Heiliger Geist, setze prophetische Träume frei überall in dieser Gemeinde. Setze sie frei, sprich zu uns in der Nacht durch Träume von deinem wunderbaren Thron, damit unser Herz ergreifen kann, ja, Tage der Erfrischung stehen vor uns. Herr, wir danken dir bereits im Glauben für das, was wir erleben werden. Im Namen Jesu Christi. Amen.